Wo ist Ernie? Im Schlafzimmer. Mit Bert, wieso? Ich muss ihn sehen. Bitte lass mich zu ihm. Hans, ich glaube, ich habe mich in Ernie verliebt. In eine Puppe? Ich weiß, das klingt dämlich, aber ich kann nicht mehr ohne Ernie leben. Helga, bist du wahnsinnig? Hans, jetzt lass mich zu Ernie. Hast du gehört? Die Balmer steht vor der Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Balmer. Na und? Mir noch egal. Aber die verfolgt mich schon die ganze Woche. Was soll die Balmer schon von dir wollen? Es sei denn, du hast sie gevögelt. Aber das ist ja Blödsinn. Blödsinn? Wieso Blödsinn? Ich hab sie gevögelt. Na, Hauptsache, du hast ein Kondom benutzt. Sonst kriegt er am Ende noch ein Kind von dir, oder was? Oh, ein Kondom. Ich Idiot. Ich muss jetzt ganz dringend zu Ernie. Ich bin schwanger. Von Ernie. Ernie wird Vater. Das ist nicht lustig.